Yeah, ich sitz bei der Bitch, wow. Yeah, sie liebt mein Gesicht, wow. Yeah, sie sagt, ich bin süß, wow. Yeah, dein Fetisch sind Füße. Ey, ja, alle deine Freunde sind meiner. Meine sind Major. Ey, ja, doch meine damit kein scheiß Label. Meine nur Player. Guck, ich häng mit meiner Main Bitch im Wapi. Ich pull up auf deiner Party. Mit meinem brandneuen Rari. Vielleicht auch in einem Maserati. Ich trag Adidas mit Nike. Nur weil ich auf Fashion scheiß. Mein Tape ist der letzte Schrei. Alle meine Hosts sind geil. Flex, ich vergab einen Check. Strapped, junger Pimp mit der Mac. Echt, was ich mache ist echt. Rap, die Programme gecrackt. Adidas auf der Chest, ey. Bringe die 80s back, ey. Alle meine Tracks sind perfekt, ja. Nenn mich den King of Rap, ich häng mit der Click ab, du. Ich bin ein wahnsinnig heißer Dude. Leider hab ich keine Gesichtstattoos. Fahr mit dem Maybach durch deine Crew, ey. Dadasch, dadasch, kauf mir Gucci, Prada, nenn mich Wapi, Papi, treff mich mit deinem Girl. Cruise im Lamborghini durch die ganze City. Stone Island Emblem auf meinem Shirt, ey. Bitch, immer wenn wir da sind, wird es lit. Mach keine Songs, Mann, ich mach nur Hits. Ich bin Young Isaac, ich hab Klicks. Rich forever, so wie rich zu dem Kid. Groupies kommen zu mir und fragen nach Pics. Groupies kommen zu mir und wollen ein Kind. Always fresh und nice, ich rieche nach Mint. Ey, yeah, ja. Gold Chain auf meinem Neck, spring aus der Torte. Spring aus der Torte, ey. Du siehst mein Antlitz und dir fehlen die Worte, ey.